Die ewige Stunde. Die ewige Stunde habe ich über meinen Tag verteilt und ringe den Abend aus deinen Augen. Lebenszüge auf einem Blatt. Sie sahen den Schwung einer Feder Farben und Glauben. Nun schreibst du stiller mir zaghaft deine Sätze. Später und loser sind Worte geworden auf zeilendem Papier. Gründe der Zweisamkeit. Gedanken. In deinen Tiefen fand ich einst das Weite. Den Himmel, die Rose, das Stille. Ein Klavier mit tausend farbenen Tasten. Und auf der Uhrenzeige saß mir stetig schelmisch ein Reiter und trieb tönend die Stunde an. Vergib mir mein Denken zurück und das Blättern in alten Briefen und Zeilen. Doch immerzu spielt mir irgendwo der Geiger Stunden sie. Diese, deine Melodie. So still war jeder Atemzug und still dein leicht gewölbter Mund, der sich zum Kuss bereit, er zog mich an und deine Augen tief, dies eine blau, das andere weiß, ich später drin versank. Ein Wort, das ich nicht in Zeilen teilt. Der Morgen macht mich rau, das Land, Geliebte und dein beschriebenes Blatt, es blieb. Und blieb auch über Nacht und die Rosen grau. Hand, so wie ich dich mit jedem Tag verliere, im Schweigen bleib ich hier und mach mich stumm hinter verschlossenen Türen. Ein Morgen wie jeder andere und Antworten liegen auf meinen Lippen still, ist ein Nachdenken über Zeilen alles. Ich trinke Abschied aus meinen Händen, mit einem Gefühl von Sehnsucht nach dir und der Ruhe in deinen Sätzen Grund. Es bleibt seinesgleich, das Leben, das Vergessen, ein Erinnern an sich wieder wie die Liebe zum Wort. Frühlingswind in meinem Garten, ich lass ihn Falter sein und Schnee. Ewigkeit ein Kind, das sich wiegt auf Seiten und schmiegt, wie leicht ein jedes Wort, was sich sucht. Ich fahre über deine papierne Hand noch einmal, weiß um der leere Fülle und grund eine Weile inmitten und in deinen Gedanken. In meinen setze ich mich, warte auf, warte zu, in Worten auf einen Kuss, der die Stille der Stunde zerriss, einst, und der Schwere schwerelos. Weil der Wind zu Ende ging, du komisches Herz, ich flüstere irgend einen Namen und meine dich an meiner Seite. Als wispern nur Gedanken, an Fäden lang zur Ewigzeit, an meinem Ohr ein ewiges Erzählen, eine Schar von Tönen, diesem gleich der Stunde und staunend ich, mit hochtopierten Wimpern, es wäre nie genug für mich. Du Clown in bunten Strümpfen, ruft mir ein Augenpaar noch zu, da sind die Fenster offen und die Sterne nahezu. Selbst der Wind nur zag, sich traut und flüstern mag, hörst du noch von den Fontänen, von den Blättern in den Zweigen tiefen Höhen, da verklingt der Tag in meinen Händen, schon verschleiert sich im Trüb des Lichts, verbrennt der Abend seine Kerzen, der Stunde flüchtig und verweht sich nicht. und keines Wortes du. Ich höre die Stunde schlagen, schwer ein Lächeln dein. Ach, könnt ich an deinem Traum entzücken, mich deiner Sprache sanft entleihen, könnt ich seufzend niederblicken in deinen Worten Ewigkeit und finden mich. Bisweilen könnt ich sein, bisweilen nein. Heimwärts wieder und dann heimwärts immer, heimwärts fern. So treibt's mich in Gedanken, treibt's mich fort und an, und was von Weite sprach, von Nähe, von Einst und Dann, hüllt mich ein im Wahn. Leg mir nicht die Zweifel wieder in meiner Hände Wort. Du zarter Atem, Lilienduft, du Lust, du irgendwann im Spiel und Widerspiel, lass mich sein in Ruhe und nicht, lass mich frei und nimm mich ein, und jede Note ist ein Kuss. Höre nur, solch Lächeln ist nicht dein, gleiches deinem Herz erklingt. So darfst du nicht lächeln, dass du deine Schritte suchst, in Formen Trost zu finden. Beweg dich nicht, wenn die Musik beginnt. Und welcher Ton dich ruft, dass die Sinne singen? Im Haar mir um die Stirn fällt's lockend sacht im Nacken los. Beweg dich nicht, sieh mich nicht an, höre mir zu und schau woanders hin.